HR2 Kultur. The Artist's Corner. Hörspiel. Verehrte Hörerinnen und Hörer, An ihrer Sprache sollt ihr sie erkennen, ist der Titel eines Aufsatzes von Hans Jakob aus dem Jahr 1938 zum Sprachgebrauch der Nationalsozialisten. Tatsächlich ist der Sprachgebrauch und die Verwendung bestimmter Begriffe ein wichtiger Bestandteil der Identitätsstiftung sozialer Bewegungen. Der eigene Slang, die Verwendung eigener Begriffe und Chiffren schaffen und vermitteln ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gruppe oder Ideologie. Der Schriftsteller und Historiker Doron Rabinowitsch untersucht nun, dieser Prämisse folgend, die Aussagen und öffentlichen Reden Europas rechter Populisten und fügt so ein bedrohliches Textmosaik zusammen. Alles kann passieren. Den Titel seines Polittheaters hat Rabinowitsch einer unverhohlenen Drohung des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban entliehen, und Rabinowitsch führt diese Aussage wie folgt weiter. Alles kann passieren, weil es eben nicht unangekündigt geschieht. Das Unsägliche wird ausgesprochen, damit es nicht mehr das Unerhörte ist. Wer sagt, es werde schon nicht so heiß gegessen wie gekocht, verschweigt, dass letztlich immer alles verzehrt werden muss, was noch auf den Tisch kommt. Später wird man nicht gewollt haben, was alles noch passieren konnte. Hier geht es darum, das Unerhörte zu benennen und klar Deutsch vorzutragen. Edda Fischer, Susanne Schäfer, Anke Sewenich und Patricia Zielkowska werden nun versuchen, Ihnen das Unsägliche hinter den Worten der neuen starken Männer Europas in seiner ganzen hässlichen Gewalt hörbar zu machen. Alles kann passieren, ein Polittheater. Hörspiel von Doron Rabinowitsch nach einer Idee von Florian Klenk. La parola onorevole Matteo Salvini. Buongiorno, Presidente. Ich entschuldige mich beim Publikum hier im Saal und draußen an den Bildschirmen für diesen Irrsinn in diesem Haus. Ihr seid doch nicht normal, meiner Meinung nach. Wir haben 20 Millionen Arbeitslose in Europa. Wir haben den islamischen Terrorismus, Migration außer Kontrolle. Und mit was beschäftigt ihr das Europaparlament am Mittwochnachmittag? Mit dem Knebeln von Facebook, mit Fake News. Sehr geehrter. Euch sollte ein sehr guter Arzt therapieren. Sehr geehrter. Ich würde gerne wissen. Sehr geehrter Salvini. Danke für euren Applaus. Aber Vorsicht, sie schmeißen euch raus, wenn ihr mir da oben applaudiert. Sehr geehrter Salvini, entschuldigen Sie. Darf ich jetzt fortfahren? Nein, Sie müssen mir zuerst zuhören. Sie müssen nicht nur respektieren, dass dieses Haus demokratisch über das Thema entschieden hat, sondern auch Ihren Kollegen Respekt entgegenbringen. Ich sage doch nur, dass ihr meiner Meinung nach nicht normal seid. Mit vollem Respekt. Darf ich nun fortfahren? Herr Salvini, ich teile Ihnen nur mit, dass Sie mit Ihren Worten vorsichtig sein sollten. Danke. Also, diese vage Bedrohung lässt mich weder kalt noch warm. Wenn das europäische Volk gegen den islamistischen Terrorismus ist, bedeutet das, dass es islamophob ist. Ist es gegen die Homo-Adoption, ist es homophob. Ist es für die Schließung von Zigeunercamps oder für die Beendigung der Flüchtlingsinvasion, bedeutet es, sie sind Rassisten. Nein, das bedeutet, Sie haben einen gesunden Menschenverstand und sind freie Menschen. Euch geht es schlecht. Ihr schafft es nicht mehr, die Gehirne der Menschen zu kaufen und alle Zeitungen, Nachrichten und Radiostationen zu kontrollieren. England hat gewählt, wie es wollte. USA hat gewählt, wie es wollte. Italien hat gewählt, wie es wollte. Ihr seid am Durchdrehen. Also, was lasst ihr euch einfallen? Knebel auf Facebook, Knebel im Internet, Strafen 5 Millionen, 50 Millionen. Ihr führt ein Wahrheitsministerium nach George Orwell ein, ein Propagandaministerium. Ihr könnt euch alles einfallen lassen, was ihr wollt. Das Einzige, was ihr sicher tun werdet, ist, eure Koffer zu packen und euch eine richtige Arbeit suchen, weil die Wahrheit nicht gestoppt werden kann. Nicht von hier aus oder woanders. Danke. Es lebe das Internet. Und es lebe Facebook. Das, was gesagt wird, kann doch nicht wahr sein, denken wir. Doch wen kümmert's schon? Denn es wird wahr, indem es gesagt wird. Was nicht stimmt, stimmt ein, um die anderen niederzustimmen. Das Unsagbare ist wieder ausgesprochen berät. Doron Rabinowitsch. Ja, liebe Freunde, was soll ich sagen bei einem solchen Empfang? Ich bin einfach überwältigt. Das ist Herbert Kickl beim Kongress Verteidiger Europas, Linz, Oktober 2016. Und ich muss es ja sagen, es ist für mich sehr, sehr angenehm. Schon nach den ersten Vorgesprächen und auch jetzt, wenn ich hier herunterschaue, es ist ein Publikum, wie ich mir das wünsche und wie ich mir das vorstelle. Und es ist etwas ganz etwas anderes, wie wenn man im Parlament steht, dort redet und in diesen frustrierten, dauerbetroffenen linken Flügel der Roten und der Grünen hineinschaut, wo es nur mehr mieselsüchtige Gestalten gibt. Also das werden doch hoffentlich nicht diese politischen Kräfte sein, die die Zukunft Europas für sich beanspruchen, dass sie die auch nur in irgendeiner Art und Weise artikulieren wollen. Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, und ich freue mich auch, dass das, was ich hier sehe, so ganz und gar nicht dem entspricht, was ich in den letzten Tagen im Radio schon in der sogenannten Heavy Rotation gehört habe, was ich in den Medien gelesen habe, wie bösartig diese Leute hier alle sind, die sich treffen. Also, ich kann Ihnen eines sagen. Sie sind's mit Sicherheit nicht. Jetzt stehe ich vor dem Problem, möglicherweise bin ich es, nicht? Der damit gemeint war, als das personifizierte Böse im Zusammenhang mit dieser linken Jagdgesellschaft. Aber ich darf Ihnen versichern, ich fühle mich auch nicht betroffen von allen diesen Etikettierungen, mit denen man da um sich geworfen hat, von wegen rechtsextrem, Ultranationalist, Neonazi und so weiter und so weiter. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich weiß also nicht, wo heute ein Kongress der Rechtsextremen, der Neonazis oder sonst was stattfindet. Das weiß ich nicht. Ich bin heute in der Früh ins Auto gestiegen und bin zu einer Veranstaltung gefahren, wo sich Menschen treffen, ja, die sich weder ihre Heimatliebe noch ihren Hausverstand noch ihr kritisches Denken nehmen lassen. Und ich bin zu einem Kongress gefahren, wo sich Menschen treffen, für die die Europäische Union im gegenwärtigen Zustand mit Sicherheit nicht das Paradies auf Erden ist. Danke, meine sehr geehrten Damen und Herren. Danke noch einmal für die Einladung zu einem Kongress der ganz normalen Leute. Worte können sein wie winzige Arsendosen. Sie werden unbemerkt verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung doch da. Viktor Klemperer, LTI, Notizbuch eines Philologen, 1947. Viktor Orban, Europäisches Parlament, Straßburg, 11. September 2018. Ich weiß, dass Sie Ihren Standpunkt bereits ausgebildet haben. Ich weiß, dass die Mehrheit von Ihnen für die Annahme des Berichtes stimmen wird. Ich weiß auch, dass meine Wortmeldung Ihre Meinung nicht verändern wird. Ich bin trotzdem hierher zu Ihnen gekommen, denn Sie werden jetzt nicht eine Regierung, sondern ein Land und ein Volk verurteilen. Sie werden jenes Ungarn verurteilen, das seit 1000 Jahren Mitglied der Familie der christlichen europäischen Völker ist. Jenes Ungarn, das mit seiner Arbeit und wenn es notwendig war, dann mit seinem Blut zur Geschichte unseres großartigen Europa beigetragen hat. Sie werden jenes Ungarn verurteilen, das aufbegehrt und zu den Waffen gegriffen hat gegen die größte Armee der Welt, gegen die sowjetische, und ein schweres Blutopfer für die Freiheit und die Demokratie gebracht hat. Und das, als es notwendig war, seine Grenzen für seine ostdeutschen Schicksalsgenossen öffnete. Ungarn hat für seine Freiheit und seine Demokratie gekämpft. Jetzt stehe ich hier und ich sehe, dass gerade jene Ungarn anklagen, die die Demokratie als Erbe erhalten haben, die selber für die Freiheit kein persönliches Risiko eingehen mussten. Und sie wollen jetzt die ungarischen Freiheitskämpfer des antikommunistischen demokratischen Widerstandes verurteilen. Sehr geehrte Abgeordnete, ich stehe jetzt deshalb hier und verteidige meine Heimat, weil für die Ungarn die Freiheit und die Demokratie, die Unabhängigkeit und Europa eine Frage der Ehre darstellen. Deshalb sage ich, dass der vor Ihnen liegende Bericht die Ehre Ungarns, die Ehre des ungarischen Volkes verletzt. Jede Nation und jeder Mitgliedstaat besitzt das Recht zu entscheiden, auf welche Weise sie ihr eigenes Leben im eigenen Land einrichten. Wir schützen unsere Grenzen und nur wir werden entscheiden, mit wem wir zusammenleben. Wir haben einen Zaun errichtet und Hunderttausende von illegalen Migranten aufgehalten. Wir haben Ungarn verteidigt und wir haben Europa verteidigt. Der heutige Fall ist der erste in der Geschichte der Europäischen Union, in dem eine Gemeinschaft ihre eigenen Grenzwächter verurteilt. Reden wir gerade heraus. Man will Ungarn verurteilen, weil die ungarischen Menschen beschlossen haben, dass unsere Heimat zu keinem Einwanderungsland wird. Auf das Entschiedenste weise ich es zurück, dass die auf Seiten der Einwanderung stehenden Kräfte des Europäischen Parlaments Ungarn und den Ungarn drohen, sie erpressen und Ungarn verleumden. Ich teile Ihnen bei allem Respekt mit, dass ganz gleich, was für eine Entscheidung Sie treffen werden, Ungarn der Erpressung nicht nachgeben wird. Ungarn wird seine Grenzen schützen, die illegale Migration aufhalten und seine Rechte verteidigen. Wenn es sein muss, dann auch Ihnen gegenüber. Matteo Salvini, Straßburg 2017. Es kommt mir vor, als würden 500 Millionen Europäer von Puppen und Marionetten regiert. Während die Terroristen in Europa Blut vergießen, strengt man einen Prozess gegen Ungarn an. Man kümmert sich um die Rechte der Zigeuner, um falsche Flüchtlinge, um die Milliarden von Soros, jedoch nicht um eine legitim gewählte Regierung. Was sollen wir tun? Panzer dorthin schicken wie 1956? Nutzen wir Sanktionen anstelle von Raketen? Es kommt mir so vor, als hätte sich in den letzten 60 Jahren nichts geändert. Anstatt Panzer nutzt ihr nun die Banken. Anstatt gegen Ungarn und Polen zu prozessieren, verteidigt lieber unsere 20 Millionen europäische Arbeitslose und unsere Grenzen, lieber Europakommissar. Sie, der Mitglied der Partei eines Herrn ist, der behauptet, Südeuropa würde Geld nur für Alkohol und Frauen ausgeben. Er sollte sich schämen, auch nur einen Fuß in dieses Parlament zu setzen. Er sollte den von den ungarischen Bürgern legitim gewählten Premier mehr Respekt zeigen. Herr Orban, im Namen der Lega Nord und im Namen von Millionen Italienern, danke für das, was Sie tun. Danke für das, was Sie tun werden. Danke für euren Widerstand gegen das Diktat der Europäischen Sowjetischen Union. Es lebe die Freiheit. Es lebe Ungarn. Viktor Orban in der offenen Universität Biile Tușnad, Rumänien 2014. In der Welt herrscht ein Wettrennen darum, wer jenen Staat erfindet, der am ehesten dazu in der Lage ist, eine Nation international erfolgreich zu machen. Das Schlagerthema im allgemeinen Denken ist es, jene Systeme zu verstehen, die nicht westlich, die nicht liberal, die keine liberalen Demokratien, die vielleicht sogar nicht einmal Demokratien sind, die aber dennoch Nationen erfolgreich machen. Die Stars in den internationalen Analysen sind Singapur, China, Indien, Russland, die Türkei. Das, was wir in den letzten 4 Jahren gemacht haben und was wir in den nächsten 4 Jahren machen werden, ist tatsächlich auch von daher zu interpretieren. Indem wir uns von den in Westeuropa akzeptierten Dogmen und Ideologien lossagen und uns von ihnen unabhängig machen, suchen wir jene Form der Gemeinschaftsorganisation, jenen neuen ungarischen Staat, die und der dazu in der Lage sind, unsere Gemeinschaften mit einer jahrzehntelangen Perspektive im großen Wettrennen der Welt wettbewerbsfähig zu machen. Bisher kannten wir 3 Formen der Staatsorganisation. Den Nationalstaat, den liberalen Staat und den Wohlfahrtsstaat. Die Frage lautet nun, was kommt als nächstes? Die ungarische Antwort darauf lautet, es dürfte das Zeitalter des arbeitsbasierten Staates folgen. Wir wollen eine arbeitsbasierte Gesellschaft organisieren, die, wie ich schon früher erwähnte, das Odium auf sich nimmt, dass sie offen ausspricht, dass sie hinsichtlich ihres Charakters keine liberale Demokratie ist. Um dazu imstande zu sein, mussten wir einen Satz aussprechen, der in der liberalen Weltordnung zur Kategorie der Blasphemie gehörte. Wir mussten aussprechen, dass eine Demokratie nicht notwendigerweise liberal sein muss. Etwas, das nicht liberal ist, kann noch eine Demokratie sein. Mit anderen Worten, die ungarische Nation ist nicht einfach eine bloße Ansammlung von Individuen, sondern eine Gemeinschaft, die organisiert, gestärkt, ja sogar aufgebaut werden muss. In diesem Sinne ist also der neue Staat, den wir in Ungarn bauen, kein liberaler Staat, sondern ein illiberaler Staat. Wenn ich mir die NGO-Szene in Ungarn anschaue, die regelmäßig in der Öffentlichkeit auftaucht, dann sehe ich, dass wir es hier mit bezahlten politischen Aktivisten zu tun haben. Und diese bezahlten politischen Aktivisten sind zudem vom Ausland bezahlte politische Aktivisten. Wenn wir also statt dem liberalen Staat unseren nationalen Staat neu organisieren wollen, ist es sehr wichtig, uns klarzumachen, dass wir es hier nicht mit Zivilen zu tun haben, sich uns keine Zivile entgegenstellen, sondern bezahlte politische Aktivisten, die versuchen, in Ungarn ausländische Interessen durchzusetzen. Aus diesem Grund ist es sehr angemessen, dass im ungarischen Parlament ein Ausschuss mit der Aufgabe zustande gekommen ist, die ausländische Einflussnahme ununterbrochen zu beobachten, zu dokumentieren und zu veröffentlichen, damit wir alle, auch Sie, genau wissen können, wer die wahren Akteure hinter den Masken sind. Zum Schluss möchte ich Ihnen im Hinblick auf die Zukunft einen Satz sagen, der von einem so hohen Amtsträger vielleicht etwas dürftig erscheinen mag. Das Wesen der Zukunft ist Folgendes. Alles kann passieren. Und alles ist ziemlich schwer zu definieren. Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht. Hannah Arendt, Die Lüge in der Politik, 1972. Naprawdę bardzo mi miło tutaj się z Państwem spotkać. Jarosław Kaczyński, vor dem Parlament in Warschau 2015. Es geht hier nicht um die Aufnahme dieser oder jener Anzahl von Ausländern. Es geht vielmehr darum, dass die reale Gefahr besteht, dass damit ein Prozess in Gang gesetzt wird, der ungefähr so aussehen würde. Zuerst steigt die Zahl der Ausländer rasant an, dann halten sich diese nicht an unsere Gesetze und gesellschaftlichen Normen, bis sie uns schließlich ihre Empfindlichkeit und ihre Bedürfnisse in allen öffentlichen und anderen Lebensbereichen aufzwingen. Und das auf eine sehr gewalttätige und aggressive Art und Weise. Wenn jemand sagt, das entspreche nicht der Wahrheit, dann soll er sich einmal in Europa umschauen. Er soll nach Schweden schauen, wo in 54 Zonen die Scharia gilt. Die Menschen fürchten sich dort, eine schwedische Flagge, die mit einem Kreuz versehen ist, zu hissen. Schwedische Schülerinnen dürfen keine kurzen Röcke tragen, weil das nicht gern gesehen wird. Und was passiert in Italien? Besetzte Kirchen, die als Toiletten benutzt werden. In Frankreich? Ewiger Streit. Scharia-Patrouillen, die die Einhaltung der Scharia-Gesetze überwachen. Wollen Sie, dass das auch in Polen passiert? Dass wir nicht mehr die Herren in unserem eigenen Hause sind? Die Polen wollen das nicht. Man kann nicht radikal die Multikulturalität aller Menschen durchsetzen. Wenn man es aber macht, müsste man allen und nicht nur einigen helfen. Dann müssten wir uns zur Gänze öffnen, nicht nur für Menschen, die unter dem Krieg leiden. Circa 1 Milliarde Menschen leiden Hunger. Nehmen wir sie doch alle auf. Das sind die Konsequenzen, wenn man etwas von der politischen Philosophie versteht. Jede wohlhabende Familie in unserem Land sollte zuerst arme Landsleute bei sich aufnehmen. Und wer hat den sozialen Anreiz für die Flüchtlinge geschaffen? Deutschland. Und hier hat Orbán recht. Es ist ein deutsches Problem, nicht unseres. Viktor Orbán und Jarosław Kaczyński in Krynica, Polen, September 2016. Ich liebe es, mit dem Vorsitzenden Kaczynski zu sprechen. Denn Politiker in Europa sind zu kurzsichtig. Wir sind es nicht. Es heißt ja, wenn du jemandem vertraust, kannst du mit ihm gemeinsam Pferde stehlen. Die Ungarn wollen gerne mit den Polen Pferde stehlen. Es gibt ein paar Ställe und einen besonders großen Stall namens EU, wo wir mit den Ungarn zusammen Pferde stehlen können. Ich begrüße alle Anwesenden recht herzlich am Geburtstag unseres Königs, des heiligen St. Ladislaus. Der heilige St. Ladislaus stärkte den ungarischen Staat, der vor jedem äußeren Angriff und innerer Kabale Schutz bot. Unter den Mächtigen verfolgte er eine Realpolitik, durch die er die Unabhängigkeit unseres Landes sicherte. Stopp Brüssel! Er schützte die Ungarn vor den Verheerungen durch die nomadischen Völker. Stopp Migranten! Auf dem Weg des heiligen Stefan voranschreitend stärkte er die Identität des ungarischen Staates und der ungarischen Nation. Stopp Soros! Seit 1000 Jahren beschreiten Ungarn diesen Weg. Und diesen Weg wollen auch wir, heutige Ungarn, nicht verlassen. Zwei gewichtige historische Fragen bedrohen heute die Einheit Europas. Die erste ist das Problem der illegalen Einwanderung, die wir berechtigterweise als neuzeitliche Völkerwanderung zu bezeichnen pflegen. Die andere Frage ist, in Richtung auf welche Zukunft hin wir uns bewegen. Auf Brüssels Europa oder das Europa der Nationen hin. Multikulti ist gescheitert. Die in die westlichen Länder unvernünftigerweise hineingelassenen Migranten wollen sie jetzt unter denen verteilen, die sich verteidigt haben und die Migranten nicht in ihr eigenes Land hineingelassen haben, wie zum Beispiel Ungarn. Natürlich verstehen wir sie. In Wirklichkeit wollen auch sie die Migranten loswerden, nur sie geben es nicht zu. Sie schämen sich dafür. Deshalb haben sie sich den Spruch von der Solidarität ausgedacht. Ist es doch eleganter, sich auf die das moralisch Gute ausdrückende Solidarität zu berufen, als zuzugeben, dass man jetzt die Migranten schon außerhalb des eigenen Landes sehen möchte. Das Volk ist natürlich nicht derart verschämt und schüchtern. Sie gestehen es offen ein, dass sie die Quote für die einzelnen Länder aus dem Grunde unterstützen, weil dies bedeutet, dass man dann von ihnen Migranten wegbringen wird. Dies ist die Wahrheit. Wir schlagen vor, wer keine Migranten mehr haben möchte, soll diese nicht innerhalb Europas verteilen, sondern sie aus Europa hinaus transportieren. Hierzu leisten wir jede erdenkliche Hilfe. Auch in Italien wird darüber bereits offen diskutiert und auch in den übrigen Ländern wird es immer schwieriger zu verschleiern, dass Menschenschmuggler und die sogenannten NGOs, die eine illegale Einwanderung unterstützen, ein gemeinsames Mafianetzwerk bilden. Daher ist es verständlich, dass die Ungarn wissen und kontrollieren möchten, wer diese aus dem Ausland finanzierten Organisationen unterstützt, was deren Ziele sind und was sie hier in unserem Land tun. Kurzum, die Antwortgeber haben sich praktisch in völliger Einstimmigkeit dafür ausgesprochen, dass die Ungarn die Leitung nicht Brüssel übergeben wollen. Ungarn ist ein starkes und stolzes europäisches Land, das standhaft zu seiner Meinung und zu seinen Interessen steht. So ist die Lage. Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Europäer sich ein europäisches Europa, das heißt die ursprüngliche Europäische Union der Gründer und nicht ein Königreich Brüssel wünschen. Dort, wo man ein Königreich errichtet, gibt es im Hintergrund selbstverständlich auch immer Königsmacher. In der Geschichte waren dies häufig extrem reiche, mächtige und einflussreiche Personen, die aufgrund ihres Reichtums in der Regel auch von einem Gefühl der Überlegenheit erfüllt waren. Auch derzeit befindet sich im Hintergrund ein entschlossener und erfolgreicher Finanzmann, der sich selbst als wesentlich überlegen betrachtet. Und welch ein Malheur, es handelt sich ausgerechnet um einen Ungarn mit dem Namen György Soros. Wir sollten auch darauf achten, dass unsere Gegner die antisemitische Karte ausgespielt haben. Wir weisen dies zurück. Wo prinzipiell und nicht nur gelegentlich gelogen wird, hat derjenige, der einfach sagt, was ist, bereits zu handeln angefangen, auch wenn er dies gar nicht beabsichtigte. Hannah Arendt, Wahrheit und Politik, 1972. Bardzo dziękuję przede wszystkim za zwołanie tej rady gabinetowej, ponieważ w sytuacji, Mateusz Morawiecki, Münchner Sicherheitskonferenz, Februar 2017. Natürlich wird es nicht strafbar sein, wenn man sagt, dass es polnische Täter gab, so wie es jüdische Täter, russische, ukrainische und nicht nur deutsche Täter gab. Viktor Orbán, Budapest, 27. Juni 2017. Diese Debatte besitzt keine rassische oder Abstammungsgrundlage. Matteo Salvini, 3. Juli 2018, Twitter. Der einzige Rassismus in Italien ist der der Linken gegen die Italiener selbst. Viktor Orbán weiter. Wir diskutieren auf solch einer Grundlage einfach nicht. Heinz-Christian Strache, Wien, Pressekonferenz 24. April 2018. Eine Kritik an einer Person, gleich welche Religion sie hat, muss ja legitim sein. Und noch dazu, wenn dahinter ganz konkrete Belege und Quellenangaben sich befinden, dass jemand einen Punkteplan auch unterstützt, der vorgesehen hat, dass man über 1 Million Menschen, Migranten, nach Europa bringen wollte, der auch 5 Millionen Dollar für Vereine, die das unterstützen, vorgesehen hat und viele Punkte mehr. Viktor Orbán, für uns zählt das Gewicht der Argumente und nicht die Abstammung dessen, der die Argumente besitzt. Ein jeder kennt den Standpunkt der Regierung, die Nulltoleranz gegenüber dem Antisemitismus. Heinz-Christian Strache, Wien, Akademikerball 2018. Wir sind keine Opfer, wir sind auch keine Täter. Aber es ist unsere Pflicht, Klarstellung zu beziehen gegen Antisemitismus, Rassismus und totalitäres Denken. Und wer dieses Verständnis nicht trägt, der ist bei uns nicht willkommen und hat bei uns nichts verloren. Wir alle wissen, dass die Gemeinschaft unserer jüdischen Mitbürger in Ungarn unter dem Schutz der Regierung steht. Und solange wir für die öffentlichen Zustände des Landes verantwortlich sind, werden sie auch immer mit diesem Schutz rechnen können. Und auch wenn es besser ist, diesen morastigen Boden möglichst schnell zu verlassen, sollten wir so viel aber anmerken, dass jene, die uns mit Antisemitismus attackieren, in Wirklichkeit mit den Migranten den Antisemitismus in 10.000-fachen Kontingenten nach Europa hereintransportieren. Wir sind die neuen Juden. Unsere Migrantenpolitik dient also auch dem Interesse der jüdischen Gemeinschaften in Europa. Und dies ist auch dann so, wenn diese Gemeinschaften sich nicht offen für ihre elementaren Interessen einsetzen und es stumm bleiben zulassen, dass gegen die auch sie schützenden Ungarn ungerechte Attacken geführt werden. Wir sind die neuen Juden. Wir werden nicht zulassen, dass Soros zuletzt lacht. Viktor Orbán, Balvanos, 2017. Damit Europa leben kann und Europa das Europa der Europäer bleibt, muss die Europäische Union zuerst ihre Souveränität gegenüber dem Soros-Imperium zurückgewinnen. Auf diesem Schlachtfeld kämpfen heute die mitteleuropäischen Länder. Die Ereignisse von 1938 bis 1945 hätten spätestens 1928 bekämpft werden müssen. Später war es zu spät. Man darf nicht warten, bis der Freiheitskampf Landesverrat genannt wird. Man darf nicht warten, bis aus dem Schneeball eine Lawine geworden ist. Man muss den rollenden Schneeball zertreten. Die Lawine hält keiner mehr an. Sie ruht erst, wenn sie alles unter sich begraben hat. Das ist die Lehre, das ist das Fazit dessen, was uns 1933 widerfuhr. Das ist der Schluss, den wir aus unseren Erfahrungen ziehen müssen. Drohende Diktaturen lassen sich nur bekämpfen, ehe sie die Macht übernommen haben. Es ist eine Angelegenheit des Terminkalenders, nicht des Heroismus. Erich Kästner über das Verbrennen von Büchern 1958. Matteo Salvini bei der Konferenz Europa der Nationen und der Freiheit, Koblenz, Januar 2017. Mit meinem Herzen bin ich bei den Opfern der Erdbeben und von Schnee und Frost in Italien. Mit den freiwilligen Helfern, mit den Rettungstruppen. In diesem Moment sind Tausende von Italienern ohne Häuser, ohne Licht, ohne Heizung. Und in diesem Moment befinden sich Tausende von Immigranten in den Hotels. Das ist nicht Solidarität. Das ist Wahnsinn. Es ist ein Selbstmord. Ich richte an die ganze AfD meine besten Wünsche für eine fruchtbare und langanhaltende Partnerschaft in der Fraktion Europa der Nationen und der Freiheit. Mit Enthusiasmus können wir verkünden, dass wir eine Wette schon gewonnen haben. Vor 3 Jahren haben wir gewettet, dass nicht alles für Europa und seine Völker verloren sei. Heute weht endlich ein Wind der Freiheit um die Welt, ergreift und ermutigt die Bürger und verbindet sie so. Good luck and good job, Mr. Trump. Er bringt Sehnsucht all jenen, die erniedrigt worden sind durch ein ruinöses Modell, das ihnen eine Globalisierung ohne Regeln auferlegte. Er bringt die Hoffnung, dass der Abwärtsstrudel, den die autoritären EU-Eliten, denen keinerlei Autorität zusteht, verursacht haben, unterbrochen werden kann. Dies ist ein historischer Tag. Der Lauf der Geschichte erlegt uns heute die Aufgabe auf, diese Sehnsucht nach einem Wandel zu erfüllen. Wir haben eine große Verantwortung. Das Europa, das sich heute noch in Konstruktion befindet, spielt in der Welt eine Nebenrolle. Seine Wettbewerbsfähigkeit ist auf Armut gegründet. Es wird zum Absatzmarkt für Produkte anderer Nationen. Und es könnte sogar, welche Schande, ganz auf die Europäer verzichten. Ganze Völker werden skrupellos durch unkontrollierte Einwanderung ausgetauscht. Viktor Orban, Offene Universität und Studentencamp, Beile Tuznat, Rumänien 2017. Das Land, das demografisch im Niedergang begriffen ist und, sprechen wir gerade heraus, nicht einmal dazu in der Lage ist, sich selbst biologisch aufrechtzuerhalten, ist vielleicht ein Land, das auch gar nicht benötigt wird. Solch ein Land verschwindet. In der Welt bleiben nur jene Gemeinschaften erhalten, die zumindest im biologischen Sinne in der Lage sind, sich selbst zu erhalten und, Hand aufs Herz, Ungarn ist heute noch kein solches Land. Es gibt keine kulturelle Identität ohne eine stabile ethnische Zusammensetzung. Die ethnische Zusammensetzung eines Landes zu verändern, ist identisch mit der Veränderung der kulturellen Identität. Ein starkes Land kann sich so etwas niemals erlauben, besonders wenn es nicht durch irgendeine Weltkatastrophe dazu gezwungen wird. In unserem Fall gibt es keine starke ungarische Gemeinschaft und es gibt keinen starken ungarischen Staat, wenn es uns nicht gelingt, das Weltungarntum in einer Gemeinschaft zu vereinen. Ohne auf Details einzugehen, möchte ich nur so viel sagen, dass Ungarn nur dann stark sein kann, wenn es im Weltmaßstab derart organisiert ist, dass wenn irgendwo, in welchem Winkel der Welt auch immer, man einem Ungarn auf den Fuß tritt, weil er ein Ungar ist, dann in Budapest eine rote Lampe aufleuchten muss. Wenn wir das erreicht haben, dann ist Ungarn ein starkes Land. Die kommenden Jahrzehnte werden eine Hauptfrage in Europa besitzen. Und diese lautet, ob Europa das Europa der Europäer bleiben wird. Sie lautet, ob Ungarn das Land der Ungarn bleiben wird. Ob Deutschland das Land der Deutschen sein wird. Ob Frankreich das Land der Franzosen sein wird. Oder ob Italien das Land der Italiener sein wird oder nicht. Wer wird in Europa leben? Dies ist die historische Frage, der wir heute ins Auge blicken müssen. Die Wahrheit ist aber, dass wir keine erfolgreiche Integration kennen. Das ist offensichtlich, dass die Migration keine Antwort auf die Lösung der wirtschaftlichen Probleme und des Arbeitskräftemangels ist. Auch ich weiß, dass es jene verzweifelte Situation gibt, in der es Schiffbrüchige nicht mehr aushalten und das Meerwasser trinken. Das ist auch Wasser. Nur löscht es nicht den Durst, sondern vergrößert das Übel. Wer die Probleme der Wirtschaft mit Migranten lösen will, der bringt sich selbst ungefähr in dieselbe Situation. Matteo Salvini bei der Konferenz Europa der Nationen und der Freiheit, Koblenz, Januar 2017. Ich denke, jeder von uns weiß, dass der Euro als Experiment gescheitert ist. Ein kriminelles Experiment. Als Staatsmänner müssen wir uns also für die Zeit danach vorbereiten. Wir haben die Alternative zwischen einer regellosen Globalisierung oder aber dem Respekt für die Bedürfnisse der Völker, dem Respekt vor ihrer Identität. Zuerst bin ich Mailänder, dann Lombarde, dann Italiener. Europa kommt erst danach. Obwohl die Medienpropaganda, wie in den USA und in Großbritannien versucht, die Stimme des Volkes als Ausdruck einer Mehrheit von Verlierern darzustellen, von minderwertigen und ungebildeten Leuten, die zu einfach sind, um die unschätzbaren Vorteile der Politik zu verstehen, die uns von den Finanzeliten auferlegt werden, entsteht ein neues Bewusstsein aus der Asche des Desasters auf. Und ich sage, es leben die Populisten, es leben die Nationalisten und es lebe dieser Saal. Jemand muss unser Volk vor dem islamischen Terrorismus schützen, der sich das Dogma der Masseneinwanderung von Frau Merkel zunutze macht, um zu behaupten, dass Europa ihnen gehöre. Europa ist nicht islamisch. Europa ist unser Zuhause. Europa ist nicht und wird niemals islamisch sein. Viktor Orban, Balvanus, Rumänien 2017 und Matteo Salvini bei der Konferenz Europa der Nationen und der Freiheit, Koblenz, Januar 2017. Wenn im Mutterland unser Ungarntum in Gefahr gerät, wenn Europa in Ungarn in Gefahr gerät, was wird dann mit den Ungarn jenseits der Landesgrenzen? Respekt vor Regeln. Die Wiederherstellung der Grenzen dienen nicht nur dem Kampf gegen den Terror. Sie bedeuten wahre Solidarität und helfen jenen, die wirklich leiden. Wir werden auch die Versuche aufdecken müssen, die wir schon in Italien und Frankreich sehen. Den Ärger des Volkes durch falsche Anführer oder falsche Antisystembewegungen zu beschwichtigen. Sie dienen dem System, um Zwietracht unter uns zu säen und den Widerstand zu brechen oder zu zähmen. Und schließlich muss ich Ihnen auch offen einige Sätze über unsere Gegner sagen, weil unsere wirklichen Gegner werden jetzt nicht die ungarischen Oppositionsparteien sein. Die Situation ist die, dass wir in der vor uns stehenden Kampagne in erster Linie gegenüber den äußeren Kräften bestehen müssen. Die Methoden kennen wir. Wir tragen die Verantwortung in einer entscheidenden Phase für unseren Kontinent. Aber wir sollten auch festhalten, dass Ungarn seine Interessen gegenüber den häufig rauen, derben, ja zeitweilig flegelhaften Äußerungen bisher besonnen und kultiviert, ja, ich könnte auch sagen, im europäischen Stil verteidigt und seine Antworten gegeben hat. Wir sind wahrscheinlich die Ersten einer neuen Führungsschicht, die den Auftrag hat, das Interesse ihres eigenen Volkes voranzustellen. Denn es ist Zeit für mutige Entscheidungen, wenn wir den Frieden und die Demokratie schützen wollen. Summa summarum könnte ich meinen heutigen Vortrag in einem einzigen Satz abschließend sagen, dass wir vor 27 Jahren hier in Mitteleuropa daran glaubten, dass Europa unsere Zukunft sei. Jetzt haben wir das Gefühl, dass wir die Zukunft Europas sind. Ein neues Europa ist möglich. Ich zitiere Mr. Trump. We will bring back our jobs, our borders, our wealth. We'll bring back our future and our dreams. Ein neues Europa ist möglich. Meine lieben Freunde, wenn ich in diesen Saal blicke, dann empfinde ich vor allem Dankbarkeit. Norbert Hofer, Akademikerball 2017. Als ich bei meiner Gesinnungsgemeinschaft begonnen habe, hat es immer geheißen, es wird eines Tages möglich sein, dass diese FPÖ zweitstärkste Partei in Österreich werden könnte. Dass sie sogar vielleicht irgendwann einmal den Vizekanzler stellen könnte. Irgendwann in ganz ferner Zukunft einen Bundeskanzler. Aber eines werden wir nie schaffen, einen Bundespräsidenten zu stellen. Das wollen die Österreicher nicht. Und diese Haltung hat sich im letzten Jahr doch sehr geändert. Es ist unglaublich, was gelungen ist. Mit Haltung. Indem man einfach für seine Gesinnung einsteht. Indem man nicht sagt, ich bin jemand ohne Gesinnung. Ich bin plötzlich jemand, der sich zu seiner Gesinnung nicht verpflichtet fühlt, indem man sagt, nein, ich trage diese Fahne nicht. Doch, ich trage diese Fahne. Und ich trage sie mit Stolz. Hofer klopft sich auf das schwarz-rot-goldene Band an seiner Brust. Bitte lassen Sie sich niemals beirren von dem, was tagtäglich auf uns einprasselt. Tagtäglich, wenn wir in einer Stunde der Unvernunft ORF-Kanäle genießen oder das Profil oder News lesen, lassen Sie sich davon nicht beeinflussen. Die Zeiten haben sich sehr geändert. Viele junge Menschen sind da, ich weiß es von meinen Kindern, die sehen sich diese Kanäle und diese alten Zeitungen nicht mehr an. Sie sind modern, indem sie selbstständig sind, indem sie sich ein eigenes Bild machen, indem sie frei sind. Freiheit ist unser höchstes Gut. Dafür stehen wir alle, die wir hier versammelt sind. Daher bitte ich Sie, geben Sie diese aufrechte Haltung, diesen festen Willen, gegen die Mittelmäßigkeit ankämpfen zu wollen, an jene weiter, die Ihnen lieb und wichtig sind, an Ihre Kinder, an Ihre Freunde, an alle Menschen, die in Ihrem Leben eine Rolle spielen. Denn der Sinn einer Gesellschaft ist es, sich zu erheben. Und alle, die wir hier versammelt sind, werden einen Beitrag dazu leisten, damit sich dieses Land, damit sich diese Farben wieder erheben können. Herbert Kickel, Parlament, Wien, 2017. Ich möchte Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, an Folgendes erinnern. Wir alle, jeder einzelne von uns, egal ob es sich um einen wiedergewählten Mandatar oder um einen Neuling in diesem Hause handelt, sitzen hier aus einem einzigen Grund. Und dieser einzige Grund ist, dass uns der Souverän, dass uns das Volk, ja, das Volk, das ist das Volk, von dem in der Verfassung die Rede ist, auf die wir heute angelobt worden sind, hierher gebracht hat. Genau aus diesem Grund, meine sehr geehrten Damen und Herren, füge ich jetzt etwas hinzu, was mir sehr wichtig ist. Für mich, für uns Freiheitliche, sitzen hier in diesem Haus nur Demokraten. Hier in diesem Haus sitzen als gewählte Mandatare nur Demokraten. Es steht, meine sehr geehrten Damen und Herren, niemandem zu, irgendjemandem von uns diese Einstellung abzusprechen oder das in Frage zu stellen. Ich halte das in aller Deutlichkeit fest, weil es ein wichtiger Punkt ist, der gerne von sogenannten Intellektuellen in ihrer Intellektualität übersehen wird. Viktor Orbán, Budapest 2018. Europa und Ungarn stehen inmitten eines zivilisatorischen Kampfes. Wir blicken einer Völkerwanderung ins Auge, die die bisherige Ordnung unseres Lebens und unsere Lebensweise in Gefahr bringt. Wir müssen also zugleich unsere Ergebnisse verteidigen und dafür kämpfen, damit es überhaupt einen Sinn hat, weiterzumachen. Ohne die Bewahrung unserer Lebensweise verliert alles seinen Sinn. Wenn das Land nicht mehr ungarisch ist, wozu das schöne Land? Wir glauben auch weiterhin an die Kraft der Liebe und des Zusammenhalts, aber wir werden dagegen kämpfen, was das Imperium von George Soros mit Ungarn macht und machen will. Das ist unsere Heimat. Das ist unser Leben. Wir haben keine andere, deshalb werden wir um sie bis zum Letzten kämpfen und wir werden nie aufgeben. Die ungarische Geschichte hat uns daran gewöhnt, dass wir auch um Dinge kämpfen müssen, die bei glücklicheren Völkern eine Selbstverständlichkeit sind. Ungarische Jugendliche, die Heimat braucht euch jetzt. Die Heimat braucht euch jetzt, kommt und kämpft mit uns. Damit, wenn ihr dann eines Tages die Heimat brauchen werdet, die Heimat dann noch existiert. Es ist uns nur noch geblieben, mit den Worten der Nationalhymne den lieben Gott um seinen Beistand zu bitten. Jetzt nicht singend, sondern gesprochen als Gedicht, wie es uns Ferenc Kölcsey beigebracht hat. So etwas haben wir bisher noch nicht gemacht. Versuchen wir es zusammen. Gott segne den Ungarn mit Frohsinn und mit Überfluss an allen Gütern. Halte deine schützende Hand über ihn, wenn er mit dem Feinde kämpft. Ein schweres Schicksal bedrückt ihn schon lange. Schenke ihm jetzt frohe Zeiten. Genug gebüßt hat dieses Volk für Vergangenes und für die Zukunft. Ungarn, die Fahnen hoch. Geht und kämpft. Es lebe die ungarische Freiheit, es lebe die Heimat. Auf zum Sieg, vorwärts Ungarn. Dobrý den, vážení spoluobčané. Setkáváme se opět po roce. Miloš Zeman, Prag, Weihnachtsansprache 2015. Manchmal komme ich mir vor wie Kassandra, die davor warnt, das trojanische Pferd in die Stadt zu holen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das, womit wir es hier zu tun haben, keine spontane Fluchtbewegung ist, sondern eine organisierte Invasion. Radio, Januar 2016. Ich glaube, die Invasion wird von der Muslimbruderschaft organisiert, mit finanziellen Mitteln aus einer Reihe von Staaten. Die einzige Lösung ist die Deportation von Wirtschaftsflüchtlingen und denjenigen, die für religiöse Gewalt und religiösen Hass eintreten, kurz gesagt Terrorismus planen. Radio, Sommer 2015. Erster Satz. Niemand hat euch hierher eingeladen. Zweiter Satz. Wenn ihr schon hier seid, dann müsst ihr unsere Regeln respektieren, so wie wir eure Regeln respektieren, wenn wir in eure Länder fahren. Und der dritte Satz. Wenn euch das nicht gefällt, dann haut ab. Prag, Weihnachtsansprache 2015. Dieses Land ist unser Land. Es ist nicht für alle da und kann auch nicht für alle da sein. Viktor Orban, Budapest, Juni 2018. Die Außengrenze muss verteidigt werden. Dies ist die Vorbedingung für den freien Verkehr im Inneren. Der Schutz der Grenze ist eine obligatorische Hausaufgabe. Der Grenzschutz ist keine gesamteuropäische, sondern eine nationale Aufgabe, die der Mitgliedstaaten. Ist ein Kompromiss in der Debatte um die Migranten möglich? Nein, er ist gar nicht nötig. Manche meinen, jede der diskutierenden Parteien sollte etwas nachgeben, sie sollten sich die Hände reichen und es sollte zu einem Handschlag kommen. Das ist eine falsche Annäherung. Es gibt Fragen, in denen es niemals eine Übereinstimmung geben wird. Es wird sie nicht geben und es ist auch nicht notwendig, dass es sie gibt. Solch eine ist zum Beispiel die der Einwanderung. Wir kennen kein einziges Dokument, in dem stünde, wenn du der Europäischen Union beitrittst, musst du zu einem Einwanderungsland werden. Als wir beitraten, haben wir uns zu nichts dergleichen verpflichtet. Herbert Kickel, Wieselburg 2017. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen, weil ich so viele Zettel mit habe. Ich werde schon versuchen, es kurz zu machen, weil erstens weiß ich nämlich, dass Zelte dieser Art nicht dafür da sind, dass man große Reden hält, sondern die haben einen anderen Bestimmungszweck. Ja, zweitens bin ich selber durstig und das Bier dort unten soll nicht allzu kalt werden. Und noch etwas ist schön, dass man in Tagen wie diesen, wo ja der nächste Flüchtlingsansturm schon vor der Tür steht, dass man weiß, dass dieses Zelt nicht zweckentfremdet ist für ganz andere Unterbringungsarten, wo wir dann nicht wissen, aus welcher Herren Länder dann wieder Schutzbefohlene und Wirtschaftsflüchtlinge daherkommen und dann in unseren Zelten herumliegen und uns auf den Taschen. Wie auch immer. Hoffentlich bleibt dieses Zelt dem Bestimmungszweck, den es hat, treu. Wenn es nach uns geht, auf jeden Fall. Wisst ihr, ich komme ja aus dem Parlament. Ich möchte nicht sagen, ich bin geflohen, aber ich bin gern gekommen. Ich bin wirklich gern gekommen. Nicht nur, weil es dort viel heißer ist als hier, sondern weil dieses Parlament, das sogenannte Hohe Haus, mag schon sein, dass es ein hohes Haus ist, aber eines in vielen Bereichen nicht mehr ist, nämlich ein Haus des Volkes. Das ist es in vielen Bereichen schon lange nicht mehr. Matteo Salvini, Straßeninterview 2017. Wir brauchen eine Massenreinigung. Straße für Straße, Piazza um Piazza, Nachbarschaft für Nachbarschaft. Wir müssen hart sein, denn es gibt ganze Teile unserer Städte, ganz Italien, die außer Kontrolle sind. Herbert Kickel, Wieselburg 2017. Heute sitzen sie noch auf ihren Plastiktüten oder was weiß ich, Korttaschen oder auf ihren Koffern irgendwo in Afghanistan oder in Afrika herum. Aber morgen, das garantiere ich euch, da liegen sie uns schon auf den Taschen. Da liegen sie uns schon auf den Taschen. Das hat sich schon herumgesprochen. Und das können wir und das wollen wir nicht zulassen. Weil ich sehe das nicht ein, dass ein Österreicher, ein Arbeiter, ein Bauer, der 45 Jahre gearbeitet hat und dann in die Pension geht, dass der gleich viel oder weniger hat wie jemand, der gerade das Wort Asyl herausbringt. Ja, der vielleicht noch lügt, dass sich die Balken biegen beim Einleiten dieses ganzen Verfahrens. Der dann den Status kriegt und ab dem Moment die Mindestsicherung und andere Sozialleistungen bezieht. Ab diesem Moment. Und der andere muss 45 Jahre dafür arbeiten, hat vielleicht eine Familie großgezogen, hat Verantwortung übernommen, war beim Bundesheer, hat seinen Dienst an der Gemeinschaft geleistet. Und diese Schweinerei, das ist das rot-schwarze System und nichts anderes. Das ist es. Wir reden dann von Integrieren. Die lachen uns ja alle aus. Die lachen uns ja alle aus. Ja, weil nach 6 Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das alle wisst, weil nach 6 Jahren kriegen diese Asylanten die Staatsbürgerschaft de facto nachgeschmissen. Wunderbar. 6 Jahre musst du es aushalten und dann bist du österreichischer Staatsbürger. Na, das haben wir gebraucht. Ihr könnt euch noch daran erinnern, was uns versprochen worden ist. Die Hochqualifizierten, die kommen. Qualifikation ist versprochen worden. Testosteron ist geliefert worden. Normalerweise müsste man einen Untersuchungsausschuss machen. Ein Untersuchungsausschuss wegen Liefermangels. Und den Trick kennt man ja schon, wie das dann geht. Damit die Statistik noch einigermaßen stimmt, ja? Wenn einer in der Nase bohrt, ist er ein HNO. Und wenn einer 10 Nägel schneiden kann, dann geht er als Orthopäde durch. So kriege ich das vielleicht noch hin. Aber anders nicht mehr. Matteo Salvini, Tele Lombardia 2018. Ich habe das Ministerium gebeten, ein Dossier zur Roma-Frage in Italien vorzubereiten. Leider, was Roma mit italienischer Staatsbürgerschaft angeht, müssen wir die in Italien behalten. Wir wollen vor allem die Kinder betreuen, die nicht regelmäßig zur Schule gehen dürfen, weil sie es vorziehen, ein kriminelles Leben zu führen. Wir wollen auch prüfen, wie Millionen Euro aus europäischen Fonds ausgegeben werden. Herbert Kickel, Januar 2019. Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Matteo Salvini auf Twitter, August 2016. Sobald wir die Regierung bilden, wird die Polizei freie Hand beim Säubern der Stadt haben. Die unsere wird eine ethnisch kontrollierte und finanzierte Säuberung sein. Dieselbe, die gerade die Italiener erleiden, die von den Illegalen unterdrückt werden. Ich würde gerne das Strafgesetz ändern. Es ist kein Verbrechen, wenn du einen Zigeuner, der klaut, verprügelst. Seid ihr auf meiner Seite? Mit einer Vorankündigung von 6 Monaten werde ich alle Roma-Camps dem Erdboden gleich machen. Dazu kommt: Ich gebe diese Vorankündigung von 6 Monaten und ich verkünde jetzt schon die RUSPA, den Baggereinsatz. Liebe Freunde, aufrichtige Mitstreiter, jahrelange ehrenamtliche Unterstützer, Funktionäre. Heinz-Christian Strache, April 2019. Deshalb gehen wir den Weg für unser Heimatland Österreich, den Kampf gegen den Bevölkerungsaustausch konsequent weiter, wie es die Menschen von uns auch erwarten. Das ist ein Begriff der Realität. Wir wollen nicht zur Minderheit in der eigenen Heimat werden. Das ist legitim und redlich und zutiefst demokratisch. Wer heute nicht links ist, wird automatisch als rechtsextrem diffamiert. Herbert Kickel, Graz, 14. September 2019. Ich glaube, lieber Norbert, wir sind ein ganz gutes Team. Eine Art patriotischer Doppelpack, möchte ich fast sagen. Diejenigen, die du nicht niedergerungen hast, in deiner Art und Weise zu argumentieren, die kriegen von mir einen rechten Haken oder eine gerade, damit der Kopf wieder gerade sitzt. Und das ist, glaube ich, eine gute boxerische Kombination. Und gestern am Abend, da war ich ein bisschen in der Stadt unterwegs. Und da habe ich ein gutes steirisches Backhinderl gegessen. Und da ist mir eine Idee gekommen, liebe Freunde, im Zusammenhang mit dem Backhinderl. Ich habe mir gedacht, lieber Norbert, und vielleicht seid ihr auch dafür, dass wir jetzt bis 29.09. die Hinderl ein bisschen in Ruhe lassen. Da machen wir was anderes. Ich würde sagen, da rupfen wir und da panieren wir die Roten und die Schwarzen einmal so richtig, weil sie es sich nämlich verdient haben für all das, was sie den Österreichern so angetan haben und für dasjenige, was sie den Österreichern noch antun wollen. Viktor Orban, 10. September 2019. Ich begrüße respektvoll Herrn Bundesparteiobmann Hofer, der uns mit seinem Besuch beehrt hat. Wir schätzen die Arbeit hoch, die die Freiheitliche Partei als Regierungspartei in den vergangenen Jahren geleistet hat. Und ich wünsche dem Herrn Bundesparteiobmann, dass erfolgreiche Wahlen und eine erfolgreiche Regierungsbildung kommen sollen. Herbert Kickl, 14. September 2019. Da braucht es einen starken Innenminister. Da braucht es einen freiheitlichen Innenminister. Weil die Roten und Schwarzen haben nämlich durch ihre Form der Politik dafür gesorgt, dass wir im Asylbereich leider eine AAA-Bewertung haben. Und diese drei A stehen für aggressive afghanische Asylbewerber. Und liebe Freunde, ich bin motiviert bis in die Zehennägel, um dieses Rating downzugraden. Zuerst die Aggression, dann die Afghanen und dann die Asylbewerber insgesamt. Mit dem Ziel einer Nulllinie. So wird downgegradet. Mit einem freiheitlichen Innenminister, da wird auch dieser türkis-schwarze Weichspüler wieder aus dem Sortiment genommen, mit dem man jetzt einige Zeit schon versucht, diese Politik zu betreiben. Das weiß doch jede Hausfrau, dass mit einem Weichspüler keine Wirkung gegen Flecken erzielt wird. Den nehmen wir wieder aus dem Sortiment. Und dann ziehen wir wieder diese Seiten auf, die es in diesem Land wirklich braucht. Heinz-Christian Strache, Wien, September 2018. Ich lade den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und seine Fidesz-Partei gerne zu einer zukünftigen Zusammenarbeit in eine gemeinsame EU-Fraktion ein. Und ich sage auch Danke an Innenminister Salvini, der hier in kurzer Zeit, ähnlich wie auch wir hier in Österreich, gezeigt hat, wie rasch man auch positive Veränderungen umsetzen kann, wenn man nur will. Geht nicht, gibt es nicht. Und er hat gezeigt, wie auch in der Art und Weise seiner Politik illegale Migration von Afrika ausgehend Richtung Italien gestoppt und unterbunden wurde. Und ich darf dich nunmehr um deine Worte bitten, mein lieber Freund. Strache weist auf Salvini. Bei der Wahl nächstes Jahr werden wir Europa völlig verändern und die Sozialisten von der europäischen Regierung vertreiben. Wir arbeiten mit vielen anderen Parteien, Ländern und Regierungen zusammen, um die Geschichte dieses Kontinents im kommenden Mai zu verändern. Ich bin überzeugt davon, dass wir in ein paar Monaten dann gemeinsam mit Orban Europa regieren werden. Das Wesen der Zukunft ist folgendes: Alles kann passieren. Und alles ist ziemlich schwer zu definieren. Alles kann passieren. Alles kann passieren, weil es eben nicht unangekündigt geschieht. Das Unsägliche wird ausgesprochen, damit es nicht mehr das Unerhörte ist. Es soll allen das Fürchten gelehrt werden. Und die vielen, die meinen, dies sei ohnehin nicht so schrecklich, sind ängstlicher als diejenigen, die vor der Angstmache warnen. Wer sagt, es werde schon nicht so heiß gegessen wie gekocht, verschweigt, dass letztlich immer alles verzehrt werden muss, was noch auf den Tisch kommt. Später wird keiner geglaubt haben, wozu die schon imstande gewesen sein werden. Und niemand wird gewollt haben, was alles noch passieren konnte. Hier ging es darum, das Unerhörte zu benennen und klar Deutsch vorzutragen. Alles kann passieren, ein Polittheater. Hörspiel von Doron Rabinowitsch nach einer Idee von Florian Klenk. Es sprachen Edda Fischer, Susanne Schäfer, Anke Sevenich, Patricia Zielkowska und Matthias Leher. Ton und Technik André Buscharepp und Ursula Potyra, Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2020.